Der Schönste bin ich nicht, auch nicht der Schlauste. Mein Leben kennt nur Regen oder Traufe. Ich habe nichts, aber davon ziemlich viel. Mein Alltag ist noch trister als Kiel. Doch die Hoffnung ging noch nie so ganz verloren. Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Um das zu beweisen, wurde ich vielleicht geboren. Ich hoffe, dass das Schicksal grad in Form ist und du mein Korn bist. Und du mein Korn bist. Bin wie eine Doppelstunde Mathe, gleich am Montag. Irgendwas aus dem Labor, das man verklont hat. An mir, da kann man sehen, Natur hat auch mal Schwächen. Das Universum will sich scheinbar an uns rächen. Doch die Hoffnung ging noch nie so ganz verloren. Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Um das zu beweisen, wurde ich vielleicht geboren. Ich hoffe, dass das Schicksal